kein Palast, kein Edelstein. Wo immer ich auch wohne, ist mir jeder Ort sein Heim. Ich bin ein Strolch, doch bin ich frei. An mir ging dieser Kelch vorbei. Von die anderen Träumen raub ich in der Nacht. Mein Gang gleicht einem Hochzeitsschimmel. Ein furchtloser König von Söldnern bewacht. Ein eigener Gott in meinem Himmel. Frei zu sein bedarf es wenig, nur wer frei ist, ist ein König, schamlos nimmt der dreiste Dieb, denn er ist seines Glückes Schmied. Gleicht. Manch einer hat gebettet. Der Strolch schlägt sieben auf einen Streich. Man schläft, wie man sich bettet. Frei zu sein bedarf es wenig, nur wer frei ist, ist ein König, schamlos nimmt der dreiste Dieb, denn er ist seines Glückes Schmied. Frei zu sein bedarf es wenig, nur wer frei ist, ist ein König, schamlos nimmt der dreiste Dieb.